So, das klingt schon mal nach etwas Mikro. Fast etwas viel. Aber ich weiß ja nicht, wie es bei euch so klingt. Gut, also ich werde ein paar eigene Lieder spielen, die ich mir mal vor Ewigkeiten ausgedacht habe. Ich habe sie zum Glück aufgenommen und deswegen kann ich sie jetzt nachspielen.